ضد الحرب وضد الجيش. No war, no army. No على الجرة, no على سيرتيتو. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savaşa hayır. Militarisme hayır. Ni vojna, ni vojsko. Ni vojna, ni armija. No a la guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Liebe Leute, herzlich willkommen zur zweiten Sendung Radio Antimilitarista hier auf der Wüstenwelle, eurem freien Radio für Tübingen, Reutlingen und der ganzen Umgebung auf 96,6 MHz, 97,45 im Kabel und im Internet weltweit, wüste-welle.de. Ihr hört Radio Antimilitarista alle 4 Wochen live am Mittwoch von 11 bis 12 und in der Wiederholung, also es ist in der Live, es ist in der zweiten geraden Woche des Monats oder so. Also das könnt ihr einfach im Internet nachgucken, da steht immer, wann die Sendung ist, also in 4 Wochen das nächste Mal. Und in der ersten ungeraden Woche am Sonntag von 17 bis 18 Uhr, da gibt es die Wiederholung hier auf der Wüstenwelle. Ich bin Miri Watson und präsentiere für euch diese Sendung. Heute habe ich 3 Beiträge dabei, die der Freddy für den antimilitaristischen Podcast gemacht hat. Die sind alle sehr spannend. Zuerst geht es um rechte Strukturen in der Bundeswehr. Da hat der Freddy den Alex interviewt und danach geht es um den Bundeswehr-Bahnvertrag. Da hat Freddy mit Claudia gesprochen. Und das Thema hatten wir in der letzten Sendung schon mal, die Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien und auch die Rolle, die Rheinmetall dabei spielt, das wird das 3. Interview sein. Und weil wir wenig Zeit haben, weil die Interviews alle recht lang sind, schmeiße ich euch direkt rein mit dem 1. Interview mit Alex zu den Nazis in der Bundeswehr. Hallo Alex, wir wollen über rechte Netzwerke sprechen. Welche rechten Netzwerke gibt es denn, die im letzten Jahr für viel Schlagzeilen gesorgt haben? Da gab es ein großes rechtes militantes Netzwerk im Umfeld der Bundeswehr, das durch Recherchen der Taz und des Fokus im November 2018 groß aufgeflogen sind, hat aber davor auch schon rumort um dieses Thema. Letztendlich Auftakt zur Aufdeckung dieses Netzwerks war die Verhaftung von Franco Albrecht, der ja 2017 schon festgenommen wurde und ihm wird vorgeworfen, dass er unter einer falschen Identität als Flüchtling eine Waffe besorgen wollte, um dann Anschläge zu begehen und die einem nicht existenten fiktiven Flüchtling in die Schuhe zu schieben. Im Zuge dessen kam dann raus, dass er natürlich da nicht alleine gehandelt hat, sondern dass es da ein breiteres Netzwerk drumherum gibt, in das er eingebettet war. Und problematisch ist, dass die Bundesregierung die Existenz dieses Netzwerks leugnet. Das ist eigentlich ziemlich klar aufgegliedert. Man hatte auch viele Namen von Personen, die waren in verschiedenen Chats nach den Himmelsrichtungen organisiert waren, also Nord, Ost, West, Süd. Dann gab es noch Chats für Österreich und die Schweiz. Franco Albrecht war in dem Fall in dem Chat Süd aktiv. Das war auch die größte und aktivste Chatgruppe. Und dort haben sich viele Bundeswehrsoldaten, aber auch Polizisten, unter anderem SEK-Polizisten, auch ein Kriminalkommissar und Polizeiausbilder ausgetauscht über Pläne, was man denn macht, wenn in Deutschland ein Ausnahmezustand ist oder wenn es Krieg gibt oder eine schwere Katastrophe. Und die meisten dieser Personen waren der sogenannten Prepper-Szene zuzuordnen. Die Prepper-Szene ist eine Szene, die sich eben auf genau solche Szenarien vorbereitet. Weite Teile dieser Szene sind nicht recht, damit keine klare politische Ausrichtung jetzt prinzipiell verbunden. Aber in dem Fall sind die eben alle als ziemlich rechts einzuordnen, hatten auch Angst, was passiert, wenn jetzt so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen in ihren Augen, und haben sich dann eben darauf vorbereitet, wie man so einen Tag X dann für seine Zwecke nutzen könnte. Und da gab es dann vor allem in der Nordgruppe, aber auch in anderen Gruppen Pläne, an so einem Tag X sich dann zu bewaffnen und politische Gegner einzusperren und dann umzubringen. Letztendlich waren die Pläne da auch schon ziemlich detailliert ausgearbeitet. Da ging es dann darum, wie macht man das am besten, hat dann überlegt, ob man vielleicht auch vom Militär irgendwelche Fahrzeuge und Uniformen nehmen könnte, um dann auf der Straße die Militär-Checkpoints auch gut passieren zu können im Fall von einer Krise. Und man hatte eben auch schon mehrere konkrete Listen von Leuten, wo man davon ausgeht, dass die eben dazu erstellt wurden, um diese Leute eben auch umzubringen. Es gab auch konkrete Auskundschaftungspläne schon, zum Beispiel bei der Antonio Amadeo Stiftung, die sich gegen Rassismus und Neonazismus einsetzt. Da gab es Skizzen, Bilder, Notizen, die darauf hindeuten, dass ganz konkret auch schon überlegt wurde, wie man da dann zuschlägt. Die zentrale Figur in diesem Netzwerk, der als Admin in allen diesen Chats fungiert hat, ist André S. Das ist ein Kommando-Spezialkräftesoldat. Der hat dann auch mehrere interne Lagebilder der Bundeswehr an diese Gruppe weitergeleitet. Ist eine sehr zentrale Figur in diesem ganzen Komplex. Bekannt wurde diese Struktur dann durch Branko Albrecht, der die schlaue Idee hatte, eine Waffe beim Wiener Flughafen zu deponieren im Endeffekt, oder? Er war dort am Wiener Flughafen, hat diese Waffe dort deponiert, hat dann ein Bild des Verstecks ohne die Waffe dann an eine Chatgruppe weitergeleitet und kam dann mehrere Tage später und hat sie dann selbst dort wieder abgeholt. Kann auch gut sein, dass da irgendwas schief gelaufen ist. Er hat dann später bei der Polizei angegeben, er hätte diese Waffe im Gebüsch gefunden, als er in Wien auf dem Ball der Offiziere war und könne sich nicht erinnern, wo die herstammt und hat dann erstmal alles abgestritten, aber ist natürlich wenig glaubhaft. Daraufhin gab es dann Razzien bei ihm und bei noch zwei weiteren Komplizen, also Matthias F., ein Freund von ihm aus Offenbach, und bei Maximilian T., der in derselben Bundeswehreinheit wie er gedient hat, nämlich im Jägerbataillon 291. Auch der war Mitglied dieser Chatgruppe und ist mittlerweile zu fragwürdiger Berühmtheit gekommen, da er mittlerweile als wissenschaftlicher Mitarbeiter für Jan Nolte von der AfD arbeitet. Normalerweise würde Menschen erwarten, gab jetzt einen Zufallsfund. Im Endeffekt war das ja, ne, dass dieser Branko Albrecht mit dieser Waffe erwischt wurde. Und daraufhin wird dieses Netzwerk aufgerollt und nicht, dass noch jemand, der direkt Teil des Netzwerkes ist, daraufhin noch im Verteidigungsausschuss mitsitzt. Das ist auch brandgefährlich, weil diese Vorfälle im Verteidigungsausschuss natürlich auch gerade aufgearbeitet werden oder zumindest der Versuch von der Linken und Teilen der Grünen und der FDP unternommen werden, diese Vorfälle aufzuklären. Die Bundeswehr mauert ziemlich. Aber im Zuge dieser Aufklärung im Verteidigungsausschuss kommt dann Maximilian T. natürlich auch an ziemlich sensible Informationen daran, wie der Stand der Ermittlungen ist, was für weitere Erkenntnisse da eben die Sicherheitsbehörden womöglich noch haben. Was besonders gefährlich ist, ist, dass er mittlerweile sogar einen Hausausweis für den Bundestag hat. Der wurde ihm zunächst verweigert. Mittlerweile wurden die Ermittlungen gegen ihn eingestellt, obwohl man bei ihm so eine mutmaßliche Todesliste gefunden hat. Seit die Ermittlungen eingestellt waren, hat er jetzt diesen Hausausweis, mit dem er sich im Bundestag frei bewegen kann, also nicht mal kontrolliert wird. Was natürlich ziemlich gefährlich ist, wenn man denkt, dass es sich dabei halt um einen mutmaßlichen Rechtsterroristen handelt, der da auch in einem Teil von so einem Netzwerk ist, das eben sehr gut organisiert zu sein scheint und Zugang zu Waffen hat, Zugang zu Sprengstoff hat und eine entsprechende Ausbildung genossen hat. Die Menschen, die auf diesen Todeslisten, die unter anderem bei diesem Maximilian gefunden wurden, bei diesen vermutlichen Rechtsterroristen, sind die Leute da gewarnt worden? Nee, also tatsächlich wurde ein Großteil der Menschen nicht gewarnt und zum Teil weiß die Öffentlichkeit nicht, was genau in diesen Notizen stand, wie ausführlich die waren. Und eine Todesliste, die in dieser Nordgruppe angelegt wurde, die wurde auch nie letztendlich gefunden. Also da geht es um eine Gruppe von 5000 Menschen, von denen man weiß, dass an erster und zweiter Stelle die zwei Fraktionsvorsitzenden der Linksfraktion stehen, Name, Adresse und Bildern. Aber man hat diese Todesliste eben letztendlich nie gefunden, die ist nur aus Zeugenaussagen belegt. Es gab aber mehrere dieser Todeslisten und ein Großteil der Menschen wurde nie gewarnt und das ist natürlich sehr gefährlich. Also gerade im Fall der Amadeo Antonio Stiftung ist es jetzt eben bekannt geworden, dass da eine Mitarbeiterin eben auch ganz speziell Fokus war. Insofern kann man schon sagen, dass die gewarnt wurde, aber ein Großteil der Menschen wurde eben auch nicht gewarnt, die da draufstehen. Irgendwie stellt man sich ja vor, naja gut, das waren jetzt irgendwelche Tump-Bundeswehrsoldaten, die waffenaffin sind, obendrein Nazis offensichtlich und vielleicht nur spinnerte Umsturzpläne haben. Aber was ist denn genau dieses KSK? Das KSK, das Kommando Spezialkräfte, ist die Eliteeinheit der Bundeswehr, die in Calw in Baden-Württemberg sitzt. und 1996 gegründet wurde. Diese Einheit ganz speziell für Geiselbefreiungen, aber auch für Kommandoeinsätze tief im Feindesland ausgebildet. Es ist eben alles streng geheim, was in dieser Einheit passiert. Die Soldaten genießen auch einen Identitätsschutz, treten nichts über sie in die Öffentlichkeit im Normalfall. Sie treten in der Öffentlichkeit mit Sturmmasken auf, um ihre Gesichter zu verbergen. Und auch seitens der Bundesregierung wird jeder Versuch abgeblockt, was rauszubekommen mit der Begründung, naja, Geheimhaltung und Schutz der Identität dieser Soldaten. Diese Soldaten sind eben auch noch speziell dafür ausgebildet, dass schnell zuschlagen, bestimmte Zielpersonen eben festnehmen oder töten und dann schnell wieder weg zu sein. Da ist es natürlich doppelt beunruhigend, dass gerade vom KSK eben auch mehrere Personen in diese Chatgruppen und in dieses rechte Netzwerk Kontakte haben und da Teil davon sind auch. Es ist bekannt, dass in der Chatgruppe Süd 3 Kommando-Spezialkräftesoldaten waren. Das verwundert auch im Grunde nicht, weil es beim KSK immer wieder Berichte über rechte Vorfälle gab und das zieht sich eigentlich seit der Gründung der Einheit so durch. Ist das doch sowas wie so ein Worst-Case-Szenario, dass eigentlich zu großer Öffentlichkeit Überlegungen, ob diese Einheit sinnvoll ist, führen müsste? Im Grunde ist das ein handfester Skandal. Es ist brandgefährlich, auch wirklich krass, dass momentan in den Medien nicht wirklich ein großes Thema ist, weil der Fokus hat geschrieben von einem Netzwerk von 200 teils Soldaten, teils Polizisten, teils auch Anwälte. Wir haben es da mit einem riesigen Netzwerk zu tun. Ein anderer KSK-Soldat, der ausgestiegen ist aus diesem Netzwerk, hat gegenüber dem SWR angegeben, es gehe um 80 bis 100 Soldaten. Wie viel es jetzt genau im Detail ist, ist natürlich schwer zu sagen. Da ist zum Teil wahrscheinlich auch die Grauzone recht hoch, aber wir haben es ja auf jeden Fall mit einer dreistelligen Zahl zu tun an gewaltbereiten Rechtsextremisten, die eben teilweise sogar Zugang zu Waffen und die Ausbildung haben. Und gerade für das Kommando Spezialkräfte ist es natürlich auch ein Skandal. Und wir fordern ja als IMI schon eigentlich seit der Gründung des KSK und seit der Gründung der IMI, dass das KSK aufgelöst werden soll, weil das so brandgefährlich ist, diese Geheimhaltung, diese fehlende parlamentarische Kontrolle über diese Einheit. Und dann ist es so, dass sich auch gezeigt hat, dass diese Einheit noch mehr als andere Bundeswehreinheiten auch Rechte anzieht. Gibt es irgendeine Erklärung dafür, weshalb sich die Bundesregierung jetzt so verhält, wie sie sich verhält? Naja, sie wollen vermutlich Schaden abhalten von ihrer Eliteeinheit, möchten das Thema möglichst klein halten. Dann ist es auch so, dass das Verteidigungsministerium gerade noch mit mehreren anderen Skandalen zu kämpfen hat. Also da ist zum Beispiel diese Berateraffäre um diese externen Berater im Verteidigungsministerium ist ein großes Thema gerade, das Ursula von der Leyen auch ziemlich zusetzt. Und da kann man natürlich einen weiteren Skandal gerade ganz schlecht gebrauchen. Die einzige Reaktion, nachdem jetzt über mehrere Monate geleugnet wurde, es gäbe dieses Netzwerk, was auch weiterhin so ist, dass das geleugnet wird, war jetzt, dass ein KSK-Soldat, der aber vermutlich gar nicht direkt zu diesem Netzwerk gehört, das ist unklar, der aber schon seit 2007 immer wieder durch rechte Äußerungen aufgefallen ist, dass der jetzt entlassen wurde. Der ist allerdings schon Gründungsmitglied des KSK gewesen, schon seit über 20 Jahren Teil dieser Einheit. Dementsprechend hätte der eh bald gehen müssen. Also es ist ein ganz angenehmes Bauernopfer, um zu zeigen, wir tun was gegen Rechtsextremismus, aber das trifft natürlich nicht diese Strukturen in diesem Netzwerk, also weder strafrechtlich, noch dass man eben versucht, die aus der Bundeswehr konsequent rauszuhalten. Dieses sehr große Netzwerk von Nazis in der Bundeswehr, KSK und Polizei, das ist ja nicht der einzige Skandal bei KSK und Bundeswehr. Was hat sich da sonst noch zugetragen? Was jetzt ganz aktuell bekannt wurde, war ein Kompaniechef, der 2017 im April verabschiedet wurde. Der hat auf seiner Verabschiedungsparty mehrmals den Hitlergruß gezeigt. Auch andere Soldaten sollen dort den Hitlergruß gezeigt haben. Es soll Rechtsrock gelaufen sein und das deutet auch darauf hin, dass es zum einen mehrere Nazis dort gibt und dass die aber auch gedeckt werden von ihren Kameraden. Da gab es dann strafrechtliche Ermittlungen deswegen. Die Soldaten haben alle ausgesagt, es gab keine Hitlergrüße, es gab keinen Rechtsrock, haben dem Rest, was auf dieser Party vorgefallen ist, zugegeben. Das Gericht, das dafür zuständig war, hat jetzt ganz aktuell einen Strafbefehl verhängt gegen diesen Pascal D., also diesen Kompaniechef, über 4.000 Euro. Weil sie es als erwiesen angesehen haben, dass er den Hitlergruß dort gezeigt hat, weil das eine Zeugin ausgesagt hat, die dort auch vor Ort war, die ursprünglich der Preis sein sollte für ihn zu seiner Verabschiedung, den er dann bekommt und mit ihr Sex hat. Dazu kam es nicht, weil er zu betrunken war. sie hat dann diese Hitlergrüße mitbekommen und hat es der Presse gegenüber gemeldet und dann kamen eben diese Ermittlungen in Gange. Das Gericht sah es dann als erwiesen an und beziehungsweise die Staatsanwaltschaft und hat diesen Strafbefehl verhängt. Er hat dann zunächst Widerspruch dagegen eingelegt, hat den dann aber zurückgezogen, weil klar war, dass das eigentlich noch mehr medialen Rummel bedeutet und dass es auch schwierig wird, da seine Unschuld beweisen, beziehungsweise dass eigentlich die Beweislage relativ erdrückend ist, dass er den Hitlergruß dort gezeigt hat. Es noch mehr an krassen Vorfällen bei diesen Sicherheitsorganen Bundeswehr, KSK, etc. Man könnte da schon ganz früh anfangen. Also im Jahr 2000 gab es einen Neonazi, der hieß André C. Der hat eine Bundeswehreinheit überfallen, Munition und auch Waffen erbeutet. Und hat dann auch geplant, vermutlich damit eben Anschläge zu begehen, war auch Neonazi und KSK-Soldat. Wurde dann allerdings geschnappt, war dann im Gefängnis, ist mittlerweile aber auch schon längst wieder raus. Im Jahr 2001 gab es einen Vorfall, dass mehrere Geländewagen beim KSK einen ganz besonderen Anstrich bekommen haben, nämlich das Palmensymbol von nationalsozialistischen Afrika-Korps der Wehrmacht, wobei das Hakenkreuz gegen das Bundeswehrsymbol ausgetauscht wurde, aber naja, die Symbolik ist eindeutig. 2003 musste der damalige Kommandeur des KSK seinen Hut nehmen, Reinhard Günzel, der durch antisemitische Sprüche aufgefallen bzw. hat einen Politiker in Schutz genommen, der damals eine antisemitische Rede gehalten hat und ihn dafür gelobt, hat aber auch ansonsten ein sehr fragwürdiges Traditionsverständnis an den Tag gelegt. Sieht das KSK in der Tradition der NS-Spezialeinheit Brandenburger, die für Kriegsverbrechen auf dem Balkan verantwortlich gemacht wird. Dann kam es 2008 zu einem Vorfall, als ein damaliger KSK-Hauptmann, Daniel K., das ist der, der jetzt auch entlassen wurde, 11 Jahre später, der hat einen bundeswehrkritischen Oberstleutnant mit einer Drohmail bedroht und hat ihm geschrieben unter anderem, ich beurteile Sie als Feind im Inneren und werde mein Handeln danach ausrichten, diesen Feind im Schwerpunkt zu zerschlagen. Sie werden beobachtet, nein, nicht von impotenten, instrumentalisierten Diensten, sondern von Offizieren einer neuen Generation, die handeln werden, wenn es die Zeit erforderlich macht. Und der Brief endet dann mit dem Satz, es lebe das heilige Deutschland. Ziemlich klar die rechte Einstellung, die da schon rausspricht. Er hatte damals aber nur eine einfache Disziplinarmaßnahme und ist weiterhin Hauptmann geblieben, wurde in der Zwischenzeit sogar noch befördert. Und jetzt eben, als diese ganze Geschichte ins Rollen kam und man nach einem Bauernopfer gesucht hat, wurde er jetzt suspendiert. Gegen ihn wurde das Verbot verhängt, die Uniform weiterzutragen, was so die Vorstufe zu einer Entlassung ist. Und es wird gerade eben auch geprüft, ob man ihn entlassen kann. Geht dann aber auch noch weiter. Also ein Oberst beim KSK wurde versetzt, weil er frauenfeindliche Witze gemacht hat, weil er Frauen gedroht hat. Dann gab es insgesamt mehrere Fälle von sexistischem Verhalten, auch eine Vergewaltigung Herbst letztes Jahr. Da wurde eine 21-Jährige in der KSK-Kaserne vergewaltigt von einem Soldaten. Sie wurde davor von einem anderen Soldaten des KSK dorthin mitgebracht, war dann allein im Zimmer und wurde dann vergewaltigt. Das deutet ihm alles darauf hin, dass es da zum einen ein ziemlich neonazistisches Selbstverständnis gibt und zum anderen so ein sehr männliches, dominantes Selbstverständnis auch gibt. Es ist eine sich durchziehende Traditionslinie, dass bei diesen Spezialkräften KSK rechtes, frauenfeindliches etc.-Weltbild vorhanden ist und selbst wenn das auffällt, es kaum Widerspruch gibt innerhalb der Truppe oder gar keinen und die Politik auch nicht bereit ist, da größer einzugreifen. Also bei der Bundesregierung ist das Problem, dass sie eben auch die vollkommen falschen Kriterien ansetzt, um Problem von Rechtsextremismus dann auch identifizieren zu können. Es wurde vor kurzem mal im Verteidigungsausschuss besprochen, wie Extremisten denn überhaupt identifiziert werden und was zu einer Einstufung als Extremist führt durch den militärischen Abschirmdienst, also den Geheimdienst der Bundeswehr, der genau dafür zuständig wäre, solche Leute rauszuhalten. Und da ist es so, dass wenn Leute eben auffallen durch Hitlergrüße, durch neonazistische Tattoos, durch irgendwelche rechten Sprüche, dann werden die zunächst mal nicht als Extremisten eingestuft, sondern als Verdachtsfälle. Obwohl das dann ziemlich eindeutige Sachen sind, also wo man eigentlich meinen könnte, wenn jetzt jemand einen Hitlergruß zeigt oder ein rechtes Tattoo hat, zum Beispiel ein Wolfsangel-Tattoo, gab es beim Kommando Spezialkräfte, dann sollte man eigentlich meinen, dass die Leute dann rausgeschmissen werden, aber die werden dann zunächst mal als Verdachtsfälle eingestuft und dann schaut man im nächsten Schritt, ob sich dieser Verdacht erhärtet und Um eben als Extremist gewertet zu werden durch den MAD, muss man zum einen eine gewalttätige Neigung nachgewiesen bekommen und zum anderen muss eben klar das irgendwo ran festmachbar sein, dass sie die Bundesrepublik abschaffen wollen. Das ist im Einzelfall zum Teil schwierig nachweisbar, obwohl es vollkommen klar ist, dass es Nazis sind. Sie aber da sich nicht dazu äußern oder man das nicht belegen kann oder nicht belegen will, dann führt das eben dazu, dass die lediglich als Verdachtsfälle geführt werden, zum Teil weiter beobachtet werden, aber eben nicht entfernt werden oder auch klar einfach als Nazis bezeichnet werden. Hitlergruß ist strafrechtlich relevant und diese Wolfsangel ist ein verbotenes Symbol, oder? Ja, also in dem Fall ging es um ein Symbol, das wohl der Wolfsangel geähnelt hat. Man weiß jetzt nicht, wie stark da diese Ähnlichkeit war. Und klar, der Hitlergruß ist auf jeden Fall verboten und wird auch strafrechtlich verfolgt im Optimalfall. Reicht nicht aus, sondern man braucht eben genau diesen Nachweis, dass geplant ist, mit Gewalt die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. Im Fall von diesem Daniel K., der jetzt entlassen wurde, war es eben so, dass er zum Beispiel gefordert hat, das Amt des Bundespräsidenten abzuschaffen. Und da hat man dann gesagt, da geht es dann in einen Bereich, wo er eben doch als Rechtsextremist dann doch auch mal benannt wird. Das Rechtsextremistische ja eher diese Grundhaltung und auch dieser Drohbrief ist und weniger, naja, dass er jetzt das Amt des Bundespräsidenten abschaffen möchte. Aber das zeigt diese verqueren Maßstäbe, nach denen man die Leute dann da einordnet, als rechtsextremistisch oder eben als Prüffall. Wir haben jetzt gehört, was passiert ist, nämlich ziemlich wenig an Aktivitäten gegen rechte Nazis in der Bundeswehr. Aber was wäre denn sinnvoll? Was könnte denn die Bundesregierung eigentlich problemlos machen? Das Grundsätzlichste wäre mal, das Problem nicht mehr zu leugnen und Nazis in der Bundeswehr eben als das zu bezeichnen, was sie sind, nämlich Nazis, und im nächsten Schritt dann das strafrechtlich auch konsequenter zu verfolgen. Also gegen diese ganzen Protagonisten in diesem rechten Netzwerk wurde bisher noch kein Urteil gesprochen. Es scheint immer mehr zu versanden und außerdem wurde gegen viele auch noch gar keine Anklage erhoben. Also das dann auch strafrechtlich einfach konsequenter zu verfolgen, auch zu überlegen, ob man da vielleicht ein Verfahren wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung anstreben könnte. Wäre in diesem Fall auf jeden Fall angebracht, diese Leute eben auch aus der Bundeswehr zu entfernen. Und die Bundeswehr zieht solche Charaktere an, weil sie selbst machistisch, sexistisch, recht nationalistisch, gewalttätig ist. Letztendlich wäre es gut, wenn es diesen Militärapparat eben auch gar nicht mehr gäbe. Das war Alex zu den rechten Strukturen in der Bundeswehr. Das Interview hat der Freddy geführt für den antimilitaristischen Podcast. Und ganz aktuell gibt es einen recht interessanten Artikel von der österreichischen Tageszeitung Der Standard darüber, inwiefern der Attentäter von Christchurch Verbindungen oder Bezüge zu den rechten Strukturen in der Bundeswehr hatte. Der Artikel heißt Christchurch-Attentäter bezog sich auf rechte Soldaten in Bundeswehr, deren Netzwerk führt nach Österreich, und ist vom 15. März 2019, geschrieben haben ihn Fabian Schmid und Laurin Lorenz, falls ihr da mal reinschauen wollt. Ihr hört immer noch Radio Antimilitarist auf der Wüstenwelle. Es geht weiter mit dem Interview des Freddy mit der Claudia zum Rahmenfrachtvertrag für internationalen Schienentransport zwischen Bahn und Bundeswehr geführt hat. Was kommt da genau bei raus, wenn Bundeswehr und Bahn über den Transport auf der Schienenvertrag abschließen? Grundsätzlich ist natürlich zu sagen, dass die Bundeswehr schon immer Güter auf der Bundesbahn transportiert hat. Die hat deswegen auch relativ viel eigenes Material. Bundeswehreigene Lokomotiven, Flachbettwagen und Containerwagen. Und um den normalen Militärgütertransport geht es jetzt in dem Kontext dieses Vertrages nicht, sondern es geht um etwas, das nennt die Bundeswehr und auch die Bundesbahn hochpriorisierte Militärgütertransport. Und zwar geht es um die Lieferung von Militärmaterial aus Deutschland, aber vielleicht auch von anderen NATO-Staaten an die russische Grenze, ganz konkret in diesem Fall ins Baltikum, wobei der Vertrag jetzt nicht festlegt, dass es nur dorthin gehen soll. Aber die Präsenz der Bundeswehr im Baltikum ist der Anlass dafür, und seit 1. Januar 2019 gilt der Vertrag, und seit 1. Januar 2019 hat auch die Bundeswehr die Federführung für die sogenannte NATO-Speerspitze mit diesem komplizierten Namen Very High Readiness US Joint Task Force. Also schlussendlich bedeutet das etwa 10.000 Soldaten, davon 5.000 aus Deutschland, die eine Drohkulisse gegenüber Russland entfalten sollen. Und weil da häufig mit relativ engen Zeiträumen gearbeitet werden muss, dass Panzer oder sonstiges Militärmaterial transportiert werden muss, wurde nun für 2 Jahre mit Option auf Verlängerung ein Vertrag abgeschlossen für diesen priorisierten Militärgütertransport zwischen der Bundesbahn und der Bundeswehr. Und was halt wirklich komplett neu ist, normalerweise muss jeder Güterzug auf die Seite fahren, auf das Abstellgleis fahren und einem Personenzug die Vorfahrt überlassen. Was die Bundesbahn nun mit der Bundeswehr gehandelt hat, ist eine Umkehrung dieser Vorfahrtsregeln. Wenn die Bundeswehr sagt, das hat Priorität, dann muss jeder Personenzug, egal ob pünktlich oder verspätet, auf die Seite fahren und diesen Militärgütertransport durchlassen. Ich glaube, das ist schon etwas, was man nicht einfach so akzeptieren sollte. Ich muss sagen, als begeisterte Bahnfahrerin bin ich zunehmend genervt davon, wie viel Verspätung die Bundesbahn bereits jetzt hat. Und wenn nun noch NATO-Transporte oder EU-Militärtransporte und Bundeswehr-Transporte den Personenverkehr ausbremsen, ich glaube, das ist etwas, worauf man auch öffentlich aufmerksam machen muss. Nutzt die Bundeswehr die Schienen, um zum Beispiel Litauen, Lettland und so weiter dorthin Truppen zu verlegen, in diesem rotierenden Verfahren, vermute ich mal, um permanent in den Baltikumstaaten Bundeswehr- oder NATO-Truppen stationiert zu haben? Dafür ist das, oder ist das generell für alle Truppentransporte der Bundeswehr dieser Vertrag? Dieser Vertrag wird zumindest begründet mit der Präsenz im Baltikum. Er ist aber schlussendlich so eine Art Wildcard. Also die Bundeswehr kann ihn im Prinzip für alles benutzen. Im Vertrag legt sie sich auch nicht wirklich fest. Sie macht zwar feste Vereinbarungen, wie schnell die Route von Deutschland über Polen ins Baltikum befahren werden muss. Wenn die Bundeswehr abruft, dass dann innerhalb von 1 oder 2 Tagen tatsächlich die Transporte auch stattfinden müssen oder beziehungsweise dann schon abgeschlossen sein müssen. Aber sie lässt im Vertrag eigentlich komplett offen, welche sonstigen internationalen Transporte das Ganze betreffen würde. Und im Vertrag hält sie auch richtig fest, dass es um Projekte geht im Rahmen von NATO-Staaten oder von der Partnership for Peace. Aber selbst diese ziemlich weite Bestimmung sagt sie noch, es geht vorwiegend um Projekte in diesem Bereich. Also schlussendlich kann die Bundeswehr mit diesem Vertrag machen, was sie will. Sie kann im Prinzip überall hin, wo sie es jetzt gerade offensichtlich für sinnvoll hält, Militärgüter damit transportieren. Und sie kann, das kann man durchrechnen, weil es Fixkosten gibt pro Zug, der zu machen ist. Sie kann schlussendlich 1.300 ganze Züge zusammenstellen pro Jahr im Rahmen dieses Vertrages. Das ist schon eine relativ umfangreiche Möglichkeit, wie hier Militärgüter transportiert werden können. Und zum Beispiel, da wir nicht wissen, wie es in der Ukraine weitergeht, wie sich sonst die Beziehungen zwischen NATO und Russland entwickeln, macht mir das schon Angst, dass hier in solchen großen Umfang Transportmöglichkeiten geschaffen werden. Ist erkennbar, welche Bahnstrecken oder sind die, wird gesagt, das ganze Bahnnetz? Es ist so, dass die Züge an 2 Orten zusammengestellt werden. Einmal in Niedersachsen, in Bergen und einmal Deuthen, das ist in Nordrhein-Westfalen, das ist auch in der Nähe im Bundeswehrstandort. Und dann auf einer durchaus definierten Route, die ich jetzt aber auch nicht kenne, über Polen, da ist auch ein definierter Zollgrenzübergang mit dabei, nach Litauen fahren sollen. Aber wir können uns nicht darauf verlassen, dass es nur diese Route ist. Im Prinzip könnte es jede Route sein. Lohnt sich da nochmal nachzufragen, weshalb du die Route nicht kennst? Nein, der Vertrag selber ist nicht öffentlich. Der ist eingestuft als vertraulich nur für den Dienstgebrauch. Das heißt, nicht alle Details lassen sich so ohne weiteres recherchieren. Was wir recherchieren können, ist, um wie viele Züge es maximal geht. Was wir recherchieren können, ist, um welchen Finanzrahmen es sich handelt und wo wohl üblicherweise die Züge zusammengestellt werden. Aber nicht alle Sachen lassen sich so einfach recherchieren. Es gibt zwischen der Bundesbahn und der Bundeswehr einen teils geheimen Vertrag, wo Parlamentarierinnen noch nicht mal reinschauen können. Die Parlamentarier können reinschauen. Aber bei diesen Verträgen ist es ja so, dass sie in der Regel relativ viele Anlagen haben. Und manchmal lässt sich nicht mal nachvollziehen, ob jetzt wirklich alle Anlagen vorgelegt werden oder nicht. Manchmal sind diese Anlagen auch wirklich nur technisch und deswegen politisch uninteressant. Aber das ist Grundsatzproblem bei diesen Verträgen, dass die Rahmendaten durchaus zugänglich sind, aber die Details dann häufig genug in Anlagen stecken und die dann nur begrenzt zugänglich sind. Und da seid ihr noch am Ermitteln oder? Genau, ja. Okay. Du hattest von den Verspätungen gesprochen und dass verrückterweise diese Militärzüge Vorrang haben sollen vor der eigentlichen Aufgabe der Bahn, nämlich Menschen zu transportieren. Wie kommt sowas zustande? Es ist so, dass Bahnen nicht nur für den Personenverkehr, sondern auch für den Güterverkehr entsprechende Zeitpläne entwirft. Aber wie alle, die im Personenverkehr der Bahn unterwegs sind, wissen sie, dass der Plan die eine Seite ist und die Realität die andere Seite ist. Also würde alles so funktionieren, wie es geplant ist, könnte jeder Güterzug, auch die der Bundeswehr, im Prinzip nach Fahrplan oder nach Ausschnitten im Fahrplan ungehindert fahren, ohne die anderen zu behindern. Aber allein die Tatsache, dass es momentan 800 Baustellen auf dem Netz der Deutschen Bahn gibt, sorgt ja dafür, dass die Pläne gar nicht eingehalten werden können. In solchen Konstellation, wenn der Personenverkehr schon mal verspätet ist und dann ein Güterzug unterwegs ist, der zwar planmäßig ist, muss selbst der planmäßige Güterzug auf die Seite, damit der Personenverkehr nicht noch weiter verspätet ist. Das würde aber mit dem Konzept der Bundeswehr, dass sie hoch priorisierte Militärgütertransporte hat, kollidieren. Deswegen gibt es in diesem Fall die Sondervereinbarung, dass im Gegensatz zu allen anderen, egal wie dringlichen Gütertransporten, die Bundeswehr Vorfahrt hat gegenüber dem Personenverkehr. Das ist ein absolutes Novum und das zeigt für mich aber auch, wie sehr sich die Bundeswehr wirklich im Krieg in Europa befindet, also mental in diesem Krieg befindet und entsprechend auch Verträge aushandelt, die mit einer zivilen Logik komplett brechen. Wie weit zivile Unternehmen, im Endeffekt Staatsunternehmen, bereit sind, da zu kollaborieren. Genau, zeigt wirklich, dass diese Konfrontation, die da gerade quer durch Europa vorbereitet wird, schon auch mit sehr viel Ernsthaftigkeit betrieben wird und glaube ich aber in der Öffentlichkeit trotzdem nicht so klar ist, welche Dimensionen das Ganze hat. Und dieser Kooperationsvertrag mit der Bahn hat für mich zumindest das Potenzial, dass wir damit in der Friedensbewegung etwas haben, was den Alltag vieler Menschen betrifft. Und wir hoffen sehr, dass es gelingt, klarzumachen, dass in der Zukunft möglicherweise noch deutlich mehr Bahnverspätungen auf Menschen zukommen, wenn man das einfach so akzeptiert, dass das Militär Priorität hat. Wie viele sind das eigentlich, 1300 Züge im Jahr? Rollen die jetzt schon? Gibt es jetzt schon den Fall oder ist schon ein Fall bekannt, dass Menschen in Personenzügen aufs Abstellgleis gestellt wurden für Militärtransporte auf der Schiene? Also die Züge rollen jetzt schon. Ist es dummerweise so, dass die Bahn ja keine Auskunft darüber gibt, wenn es Verspätungen gibt, woran diese Verspätungen tatsächlich liegen. Die Idee ist, jetzt ein Vierteljahr abzuwarten und dann Abgeordnete zu bitten, Anfragen zu stellen, wie viele Transporte bereits stattgefunden haben, welche Eingriffe in den Schienenverkehr, also sprich Ausbremsen vom Personenverkehr im Rahmen dessen notwendig waren. Aber es macht natürlich Sinn, jetzt erstmal 3 Monate ins Land ziehen zu lassen, um dann eine Datenbasis zu haben, mit der wir dann auch arbeiten können. Grundsätzlich ist das eine, dass da wichtiger ist, dass das Militär ungehindert ihr Militärgut oder Soldaten transportieren kann. Das andere ist, was letztes Jahr bekannt wurde, dass viele Baustellen bei der Bahn gar nicht für den Personenverkehr sind. Ist das dieselbe Tendenz, dass Bahntrassen fit gemacht werden für Schwertransporte wie Panzer etc.? Ist das dieselbe Logik der Militarisierung? Nein, ich gehe fest davon aus, dass es auch in diesem Fall so ist, dass es gibt Indizien dafür, dass es in der Zukunft sogar noch häufiger der Fall sein wird, dass Bahnbaustellen ein Ergebnis dessen sind, dass die Infrastruktur fit gemacht werden soll für Militärtransporte. Die Europäische Union hat im nächsten mehrjährigen Haushalt einen eigenen Posten für die militärische Mobilität eingerichtet. 6,5 Milliarden sollen da zur Verfügung stehen, um einerseits Autostraßen und Brücken und Tunnel, aber eben auch Verladestationen, Zugtunnel, Zugrouten, Zugbrücken entsprechend fit zu machen, dass sie für Panzertransporte auch geeignet sind. Von daher können wir fest davon ausgehen, dass hier relativ viel, was im Infrastrukturbereich an Baustellen passiert, mit militärischer Planung zu tun hat. Was kann jetzt getan werden, um dem was entgegenzusetzen, die Bahn dazu zu nötigen, sich um ihr eigentliches Kerngeschäft zu kümmern, nämlich Menschen von A nach B zu transportieren? Schlussendlich ist es ja so, dass die Bahn zwar organisiert ist wie ein privater Konzern, aber immer noch im Besitz des Bundes ist. Deswegen ist es eigentlich Kern eine politische Entscheidung, ob diese 100 Millionen jetzt zum Beispiel in den Vertrag fließen, um priorisierten Militärtransport zu machen, oder ob die 100 Millionen dahin fließen, dass zum Beispiel mehr Bahnhöfe barrierefrei sind und Kinderwagen oder Rollstühle auch Züge nutzen können. Man kann das Geld nur einmal ausgeben und das wird an dieser Stelle komplett falsch ausgegeben. Es müssen sich die Prioritäten ändern, aber diejenigen, die in der Bahn fahren und die Friedensbewegung haben dadurch jetzt die Möglichkeit, Druck zu erzeugen. Und es ist zum Beispiel so, das finde ich eine ganz schöne Aktion. In Berlin hat die Berliner Friedenskoordination bereits eine Flugblattaktion an den Bahnhöfen gemacht, um auf diesen Vertrag aufmerksam zu machen und darauf aufmerksam zu machen, dass hier 100 Millionen dafür ausgegeben werden, dass schlussendlich der Personenverkehr schlechter ist und die Kriegsgefahr größer geworden ist. Und es gab ziemlich guten Rückhalt dafür. Und ich vermute, wir müssen ähnliche Aktionen nach in vielen anderen Bahnhöfen und Zügen machen, um Bewusstsein zu schaffen und Druck zu erzeugen. Und insofern denke ich, wenn die Bundeswehr der Meinung ist, dass sie die Deutsche Bahn komplett für sich einspannen will, dann müssen wir eben als Bahnnutzerinnen und als Friedensbewegung auch genau auf diesem Feld dagegen mobilisieren. Diese 100 Millionen sind in diesem Vertrag zwischen... In dem Vertrag. Also ich muss ehrlich sagen, es sind 97,5 Millionen. Ich habe jetzt großzügig aufgerundet. Und das ist die Vertragskosten für 2 Jahre, für 2019 und 2020. Aber es gibt auch die Option, dass dieser Vertrag noch weiter verlängert wird. Und ich gehe davon aus, angesichts dessen, was ich jetzt bereits gesagt habe, dass zum Beispiel im mehrjährigen EU-Haushalt mehr Gelder für Bahninfrastruktur bereitsteht, dass wir in der Zukunft noch mit umfangreicheren Verträgen rechnen müssen. Wie gesagt, wenn es nicht gelingt, den Widerstand dagegen deutlich zu machen. Dieser Vertrag ist jetzt letztes Jahr geschlossen worden oder gab es da längere Verhandlungen? Und zwischen wem ist da eigentlich geschlossen worden, dieser Vertrag? Der Vertrag ist im Dezember 2018 geschlossen worden. Der wurde dann beschlossen im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags und im Verteidigungsausschuss. Diese zwei müssen bei militärisch relevanten Dingen immer zustimmen. Und ein Vertragspartner ist auf der einen Seite die Deutsche Bahn AG und auf der anderen Seite das Bundesministerium für Verteidigung. Für mich ganz interessant war, was ich gehört habe aus der Debatte im Deutschen Bundestag, dass es tatsächlich eine Zustimmung der Grünen für den Vertrag gab, weil sie es gut fanden, dass die Bundeswehr auf der Schiene transportiert und nicht auf der Straße. Und dass es da noch eine Position gibt zu sagen, weder noch, weder auf der Schiene noch auf der Straße, wäre jetzt meine Erwartung gewesen für eine annähernd kritische Auseinandersetzung. Dieser Vertrag, der umfasst 1300 Züge, aber was bedeutet das eigentlich an Aufkommen? Also wie viel Störungen für normale Menschen, die mit Zügen reisen, könnte das bedeuten? Der Vergleichspunkt, von dem wir vielleicht ausgehen müssen, ist, wie viel Güterverkehr momentan auf der Schiene ist. Und es ist jetzt schon so, dass der Güterverkehr, der jetzt auf der Schiene ist, ein großes Problem hat, überhaupt durchzukommen und immer wieder ausgebremst wird. Also es wird ja politisch immer wieder davon geredet, dass es eine ökologische Verkehrswende geben muss und mehr Güter auf die Schiene kommen müssen. Das ist mit der jetzigen Schieneninfrastruktur so gut wie nicht möglich und einfach schon allein deswegen, weil es gar nicht genügend Wägen gibt. Und das Irre ist, dass nun das, was zusätzlich von der Bundeswehr reserviert worden ist, als Wagenbestand, also ich habe ja gesagt, insgesamt in einem Jahr 1300 Züge, Bundeswehr hat selber 280 Wagen und sie reserviert jetzt nochmal zusätzlich 300 Waggons, die ja dann hin und her fahren, deswegen kommt man auf diese größere Zahl an Zügen. Und das klingt nicht viel, 300 zusätzliche Waggons. Aber insgesamt hat dann die Bundeswehr 12% des Bestandes von Flachwagen, die europaweit verfügbar sind, für sich reserviert. Von dem ohnehin knappen Gütermaterial, was da ist, fehlen zukünftig 12%. Und so schnell werden neue Wagen nicht gebaut. Das ist ein sehr langfristiger Prozess. Und da kann man sagen, dass die Bundeswehr jetzt wahrscheinlich nicht nur den Personenverkehr ausbremst, sondern die Bundeswehr bremst auch die ökologische Verkehrswende aus. Und diese Flachwägen, das ist zum Beispiel sowas, wo so Container drauf transportiert werden oder so? Ja, aber nicht nur Container, sondern das ist das, worauf man dann eben auch den Panzer laden kann oder den Militär-LKW laden kann und ähnliches. Ja, ich bin jetzt von der zivilen Nutzung solcher Flachwagen genau. ausgegangen. Im Kern geht es um das, wo dann die Container drauf geladen werden. Das war das Interview, das Freddy mit Claudia geführt hat über den Bahn-Bundeswehr-Vertrag von vergangenem Dezember. Und weil wir es eilig haben, geht es jetzt direkt weiter mit dem dritten Podcast. Den hat auch der Freddy gemacht. Mit Jackie hat er gesprochen über die Waffenlieferung nach Saudi-Arabien und insbesondere über die Rolle von Rheinmetall. Hallo Jackie, du hast einen Artikel zu Deutschland und Saudi-Arabien veröffentlicht. Und was ist denn da dein Ergebnis? Mein Ergebnis ist, dass die Bundesrepublik weiter mit Saudi-Arabien kooperiert, also dass dieser Ausfuhrstopp, der seit November gültig ist und jetzt erstmal andauern wird, voraussichtlich bis 9. März, dass der nicht umfassend ist und eher auch ein bisschen Augenwischerei und dass wir trotzdem beobachten können, dass es sehr viele Unternehmen gibt, darunter auch Rüstungsunternehmen, die in Saudi-Arabien selber auch tätig sind und vor allem auch viele Ex-Manager gibt, wie von Rheinmetall, die jetzt bei Saudi-Arabien das dortige Rüstungsunternehmen SAMI, also Saudi Arabian Military Industries, mit aufbauen. Und wir sehen viele Punkte, wo die Bundesregierung eingreifen könnte und eben diese Kooperation einschränken kann, wenn der politische Wille gegeben wäre, um Druck auszuüben, dass tatsächlich der Krieg in Jemen, dass dem Einhalt geboten wird. Der eigentliche Auslöser für den Ausfuhrstopp, die Ermordung an dem Journalisten Khashoggi in dem saudischen Konsulat in Istanbul gewesen ist, weil der hat tatsächlich es geschafft, für mehr Empörung weltweit zu sorgen und für internationalen Druck, als der Krieg in Jemen, wo sich die schlimmste humanitäre Katastrophe weltweit abzeichnet. Und in Jemen ist es mittlerweile so, dass es mehr als 60.000 Menschen gibt, die gestorben sind zwischen Januar 2016 und November 2018. Das sind Schätzungen von der NGO Armed Conflict Location and Event Data Project. Die UN hat noch die Zahl von 10.000, aber die Zahl hält sie auch seit Jahren und die ist unrealistisch. Und wir haben gleichzeitig sehr viele Menschen, die vom Hunger bedroht sind. Und wir haben auch, also die UNICEF sagt, dass alle 10 Minuten ein Kind stirbt und Save the Children sagen, dass zwischen April 2015 und Oktober 2018 mehr als 85.000 Kinder unter 5 Jahren eben an Hunger, Unterernährung und Geschlecht an Krankheiten verstorben sind. Also es ist ein Ausmaß, was man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Wir haben 14 Millionen Menschen, die vom Hunger bedroht sind, beziehungsweise von einer Hungerkatastrophe. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass Saudi-Arabien eine See-, Luft- und Landblockade durchsetzt. Und dafür wurden auch, also vermutlich auch die Schiffe, Patrouillenschiffe von der Lösenwerft, die geliefert wurden letztes Jahr, finden da wahrscheinlich auch Einsatz. Und davor gab es zwar schon in den Sondierungsgesprächen die Entscheidung zu sagen, dass man keine Waffen liefert an Staaten, die direkt am Krieg in Jemen beteiligt sind. Kurz darauf gab es dann ja das Koalitionspapier, da wurde das dann schon mal abgeschwächt und dann hieß es, dass man Waffen nur die liefert, die schon laufen, die Verträge, dass man das noch macht, aber dass keine neuen Exporte genehmigt werden. Und dann war, wie gesagt, die Ermordung von Khashoggi, internationale Empörung und dann wurde dieser Ausfuhrstopp erstmal eingeführt. Man muss sagen, dass trotzdem, obwohl es diese Erklärung gab im Koalitionspapier, dass Waffenlieferungen im Wert von 416 Millionen Euro an Saudi-Arabien getätigt wurden. Saudi-Arabien war letztes Jahr trotz dieser Erklärung viertgrößter Abnehmer der deutschen Rüstungsindustrie. Also das zeigt schon mal, dass es eigentlich diesen politischen Willen von der Koalition nie wirklich gab. Also dass es da schon Augenwischerei war. Und dieser Ausfuhrstopp ist dahingehend zu kritisieren, dass er rechtlich nicht bindend ist, dass es auch die Waffenproduktion von Rheinmetall zum Beispiel durch Tochterunternehmen auf Sardinien oder in Südafrika nicht mit einbezieht. Und die Lieferungen von diesen Unternehmen sollen wohl jährlich über 100 Millionen Euro wert sein. Also das sind dann auch tatsächlich Lieferungen von Sprengköpfen und von Bomben, die eingesetzt werden in Jemen. Dieser Bürgerkrieg ist ja seit mindestens 2015 dort und kontinuierlich sind Waffen aus im Endeffekt deutscher Produktion oder von Firmen, die einen Hauptsitz wie Rheinmetall in der BRD haben, dort eingesetzt worden. Und wie sind da die Interventionsmöglichkeiten der Bundesregierung? Könnten die jetzt sagen, Rheinmetall zum Beispiel darf die Waffen dort nicht mehr hinliefern? Auf jeden Fall. Ich meine, RWM Italia Spa auf Sardinien gehört zu 51% Rheinmetall und Rheinmetall unterliegt deutschen Exportregeln und die Bundesrepublik kann damit umgehen und kann da auch eine neue Position zu beziehen, also ein neues Gesetz auch erlassen. Und es gibt tatsächlich gerade einen interessanten Prozess. Letztes Jahr haben verschiedene Organisationen, unter anderem das European Center of Constitutional and Human Rights aus Berlin und die Muwatana Human Rights Organization aus Jemen und auch Abrüstungsgruppen aus Italien, Anzeige bei der Staatsanwaltschaft in Rom eingereicht. Und zwar einerseits gegen Mitarbeiterinnen von Rheinmetall und andererseits auch gegen Mitarbeiter von der italienischen Behörde für Exportkontrolle. Und es bleibt abzuwarten, wie dieser Prozess ausgeht, weil dieser Prozess vielleicht endlich eine rechtliche Klärung auch mit sich bringt, wer eigentlich zur Verantwortung zu ziehen ist. Weil mittlerweile ist es so, dass Italien sagt, das ist Rheinmetall, das ist Deutsch und Deutschland sagt, das ist auf Sardinien. Und es kann nicht sein, dass es da praktisch so ein Vakuum der Verantwortung gibt. Mhm. Und wahrscheinlich wird der Prozess leider lange dauern, wie sowas immer der Fall ist. Aber die andere Möglichkeit zu intervenieren an dem Punkt wäre auch bei uns gelegen. Und zwar können wir auf der Straße auch fordern, dass die Bundesrepublik bzw. die Bundesregierung da einen Stopp verhängt. Also dass das auch darauf ausgeweitet wird und dass man Druck aufbaut, dass die Verantwortlichkeiten geklärt werden. Jetzt gibt es also dieses, ja, was ist das eigentlich? Also ist es eine Aufforderung oder ist das mehr, was die Bundesregierung da geäußert hat, keine Waffen zu liefern an Saudi-Arabien? Naja, es ist tatsächlich erstmal ein Ausfuhrstopp. Also es gibt auch Unternehmen wie Würth aus Baden-Württemberg oder Rheinmetall, die jetzt auch Klage einreichen wollen, um diesen Ausfuhrstopp ja ungültig zu machen. Es gibt auch aus der CSU und CDU Stimmen, die sagen, dass dieser Ausfuhrstopp eben nicht verlängert werden soll bzw. aufgehoben werden soll. Bis jetzt steht die SPD noch dafür ein, dass fortgeführt wird, aber es bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt, weil große Hoffnungen von der SPD mit Standhaftigkeit, was das angeht, mache ich mir da auch nicht, besonders wegen dem betonten politischen Willen, der gefehlt hat, das gesamte letzte Jahr tatsächlich das, was im Koalitionsvertrag stand, alleine umzusetzen. Und meine, gleichzeitig haben wir auch, abgesehen von diesem schwachen Ausfuhrstopp, haben wir auch weitere Lieferungen aus der Bundesrepublik an andere Parteien, die sich im Krieg im Jemen beteiligen. So wurde zum Beispiel dieses Jahr schon eine Fregatte an Ägypten geliefert. Und Ägypten ist Teil von der Militärkoalition, die Saudi-Arabien gebildet hat, die aktiv im Krieg im Jemen ist. Und diese Fregatte ist auch fragwürdig, ob die nicht auch endet eben in diesem Aufrechterhalten der Seeblockade von der saudi-arabischen Marine. Das kann gut sein. Also selbst da ist es alles ziemlich löchrig und nicht konsequent. Oft gibt es ja so freiwillige Vereinbarungen oder dergleichen. Also da ist dieser Ausfuhrstopp gegenüber Saudi-Arabien schon mehr. Also es ist tatsächlich interessant. Also offiziell ist ja nicht rechtlich nicht bindend, aber bis jetzt, das sieht man ja auch an diesen Klagen, die jetzt aus der Rüstungsindustrie kommen, die die Aufhebung von dem Ausfuhrstopp fordern, scheinen sie sich, es ist die Frage, warum sie sich so stark dagegen wehren, wenn es auch rechtlich nicht bindend ist. Es kann sein, dass sie Angst haben, dass das irgendwie ein Usus wird und einfach Druck machen, um da ihre Exportmöglichkeiten weiter offen zu halten und das nicht als Schritt zu sehen, dass es irgendwann mal möglich ist, das tatsächlich aufzuhalten und dann einfach verteidigen, um den Status quo aufrechtzuerhalten. Also Sardinien kam ja schon häufiger vor, dass es dort diese Bombenfabrik gibt von Rheinmetall. Dass in Südafrika eine ähnliche Fabrik ist, habe ich auch schon mal gehört. Aber wie sieht denn das in Saudi-Arabien selber aus? Was gibt es denn da direkt für Kooperationen? Dort gibt es auch schon eine Munitionsfabrik von Rheinmetall. Rheinmetall hat mittlerweile ja 39 Munitionsfabriken praktisch exportiert. Eine ist auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das heißt, es läuft jetzt nicht mehr unter dem Namen Rheinmetall, aber war auch von ihnen exportiert. Und es wurde auch noch im Laufe des Kriegs in Jemen eine Munitionsfabrik nach Ägypten geliefert letztes Jahr. Und die versuchen das da auf jeden Fall auszubauen. Das ist gerade auch so ein bisschen das Geschäftsmodell, was Mode macht in der Rüstungsindustrie, dass es immer mehr Staaten gibt, die praktisch auch eine gewisse Unabhängigkeit haben wollen, eben vor den Herkunftsländern der Rüstungsunternehmen, mit denen sie kooperieren und die Produktion praktisch in ihren eigenen Ländern haben wollen. Und da ist Rheinmetall sehr früh mit aufgesprungen auf diese Entwicklung. Und was wir auch sehen können in Saudi-Arabien, ist die Absicht, eine eigene Rüstungsindustrie aufzubauen, die SAMI, also Saudi Arabian Military Industries. Und da ist auch Rheinmetall mit eingebunden, insofern als dass ehemalige Manager aus Rheinmetall dort aktiv sind. Also federführend ist dabei Andreas Schwer, auch ehemaliger Rheinmetall-Manager, der dort jetzt sogar der CEO ist und also eine leitende Funktion innehat. Nach Berichten von Stern und ARD-Magazin Report sollen etwa ein Dutzend Deutsche bei Sammy involviert sein und insgesamt 3 weitere ehemalige Manager von Rheinmetall, also insgesamt 4. Und das ist schon erstaunlich. Auch da könnte die Bundesregierung eigentlich sagen, das ist ja auch Export in dem Sinne von Know-how und könnte da auch Beschränkungen einführen. Die USA haben das zum Beispiel. Also da ist, was Export von Rüstung angeht, praktisch Know-how auch ein bisschen mit eingeschlossen. Und das könnte die Bundesrepublik auch machen. Also ich denke, das ist verantwortungslos, dass es ehemaligen Rheinmetall-Managern möglich ist, in Saudi-Arabien eine Rüstungsindustrie mit aufzubauen. Also allgemein ist es unverantwortlich, irgendwo eine Rüstungsindustrie aufzubauen. Aber gerade Saudi-Arabien ist auch hochkontrovers und da könnte die Bundesregierung auf jeden Fall etwas machen. Solche Exporte von ganzen Rüstungsfirmen, die haben ja deutsche Rüstungsindustrie immer wieder durchgeführt, ob jetzt nach Algerien oder nach Kolumbien oder in Sudan, würde mir jetzt einfallen. Und ein aktuelles Beispiel wäre also Ägypten und Saudi-Arabien. Welche Kontrollmöglichkeiten gäbe es da jetzt schon? Bräuchte es da neue Gesetze oder Regeln oder sonst was? Oder gibt es sowieso die Handhabe schon, nur sie wird nicht angewendet? Also bis jetzt gibt es da tatsächlich einen Mangel an Gesetzen. Ich meine, was möglich wäre, was es ja auch als Beispiel gab mit der Firma von Heckler und Koch in Saudi-Arabien, ist, dass es Schlüsselkomponenten gibt, die aus Deutschland geliefert werden müssen. Also dass man praktisch dann einfacher den Hebel hat zu sagen, diese Komponentenlieferung wird jetzt eingeschränkt. Also das ist ein Weg, den es hier schon gibt. Aber mit den Munitionsfabriken, die jetzt geliefert wurden, ist das nicht der Fall und da wäre auf jeden Fall ein Gesetz notwendig, wo man das weiter unter Kontrolle hat. Aber das wäre dann natürlich wirtschaftlich nicht attraktiv für die Länder, das zu kaufen und wahrscheinlich ist das auch einer der Gründe, warum da überhaupt kein Gedanke dran geäußert wird. Nun gibt es also diese rechtlich nicht ganz bindende Nichtausfuhr von Waffen nach Saudi-Arabien, die jetzt aktuell wirkt für Verträge. Und dies zustande gekommen durch die Ermordung eines saudi-arabischen Journalisten, der im Ausland lebte. Wieso ist das so wesentlich gewesen? Ich denke, weil diese Ermordung nochmal dafür gesorgt hat, dieses Image von dem Reformer, als den sich Mohammed bin Salman, der aktuelle Kronprinz, ja dargestellt hat, dass das gebrochen ist. Also man sagt, dass der Ruf von ihm sich wandelt vom Visionär und Reformer zum Blutprinz. Also es war auch schon eine Ermordung, die eine Journalistin hatte mal geschrieben, an cineastischer Fantasie nicht zu übertreffen sei, mit der königlichen Knochensäge, mit dem Killerkommando, was eingeflogen wurde, mit der Leichen, die verschwunden ist, mit Saudi-Arabiens Reaktion darauf, die erst gesagt haben, er sei rausgelaufen, dann haben sie Stück für Stück zugegeben, dass doch was vorgefallen sei im Konsulat. Also es war schon eine recht spektakuläre Aktion, dann auch noch außerhalb von Saudi-Arabien, in der Türkei. Und leider hatte Saudi-Arabien davor, beziehungsweise MBS, dafür gesorgt, dass er auch einen guten Ruf hat. Also es gab da ja verschiedenste Firmen, PR-Firmen, die mit eingebunden waren, die auch bei den großen Medien in den USA, in Großbritannien, in Frankreich oder auch die Berliner Kommunikationsagentur WMP Eurocom AG, die haben ja alle ein bisschen dafür gesorgt, dass die Berichterstattung positiv ist und haben Kontakte von Journalisten auch mit Persönlichkeiten in den saudischen Behörden hergestellt und das alles hat dazu geführt, dass MBS doch oft in verschiedenen Medien als Reformer betitelt wurde. Alleine wenn man sich bei der Tagesschau auch Artikel anschaut, die lobend darüber gesprochen haben, wie er Saudi-Arabien reformieren will oder auch die betont haben, dass er ja den Frauen jetzt ihre Rechte eingibt, also dass sie jetzt fahren dürfen, ohne zu sagen, dass die Frauen, die dafür gekämpft haben, dass gefahren werden darf, eben dass Frauen auch fahren dürfen in Saudi-Arabien, dass die jetzt gefoltert und sexuell missbraucht werden in den Gefängnissen in Saudi-Arabien. Also dass es nicht wirklich etwas damit zu tun hat, die Emanzipation von Frauen zu unterstützen, sondern es einfach da daran liegt, dass Saudi-Arabien die Wirtschaft umstellen muss, weil Saudi-Arabien gerade droht, bis 2050 vielleicht sogar bankrott zu sein. Also das war eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Es hat nichts damit zu tun, dass man den Frauen da jetzt mehr Teilhabe, politische Rechte etc. garantieren möchte. Und dieser Mord hat dafür gesorgt, dass dieses Image von ihm etwas zusammengebrochen ist. Was ich erstaunlich finde an dem Ganzen ist, dass, wie gesagt, Saudi-Arabien in Jemen, also einige Journalistinnen sagen, dass Saudi-Arabien Jemen zurück in die Steinzeit bombardiert. Also da ist, wie gesagt, die größte humanitäre Krise weltweit mit fast dem gesamten Land, was Hunger leidet und Millionen von Menschen, die zu drohen, zu verhungern. Und diese Schlagzeilen gibt es ja auch seit Jahren mittlerweile. Also schon vor dem Krieg gab es 7 Millionen Menschen in Jemen, die nicht ausreichend Nahrung hatten. Also man hat praktisch das ärmste Land der arabischen Welt nochmal mit der Land-, See- und Luftblockade und dem Krieg, dem gezielten Zerstören auch von Fabriken. Man setzt da Hunger als Waffe ein. Und ich denke, das ist einer der skandalösesten und schlimmsten Sachen, die von einem Staat ausgehen können. Ein solcher katastrophaler Krieg und allein Hunger als Waffe einzusetzen, ist ein Kriegsverbrechen. Und dass ein Kriegsverbrechen oder mehrere Kriegsverbrechen, ich meine, es gibt ja auch, also Amnesty International, Human Rights Watch, die auch darüber geschrieben haben und aufgezeigt haben, wie Hochzeiten, Beerdigungen, Marktplätze, Schulen, Krankenhäuser, selbst Krankenhäuser von den Ärzten ohne Grenzen, dass das alles bombardiert wurde und systematische Bombardierung von zivilen Zielen. Und das hat nicht gereicht, um zu zeigen, dass Saudi-Arabien, dass da eben kein Visionär-Reformer sitzt, der Saudi-Arabien modernisieren möchte. Mit Modernisierung schwingt ja auch immer so ein bisschen Emanzipation mit einher in manchen Ohren, dass das eben eine absolute Absurdität war und dass dieser Mord es dann geschafft hat an einer Einzelperson, obwohl durch Saudi-Arabien tagtäglich Menschen sterben. Dieser Krieg wird durch deutsche Rüstungslieferungen weiter ermöglicht im Endeffekt und einer der großen Akteure dabei ist Rheinmetall. Und da gibt es zum Glück schon auch etwas Protest, auch hier in der BRD. Was ist denn da in Aussicht an Protesten? Ja, in Aussicht ist zum Beispiel das Worcester-Tier-Camp vom 1. bis zum 9. September 2019 in Unterlüß. Da ist auch die Hauptzentrale von Rheinmetall. Und ich hoffe, dass es da auch zu Blockaden kommen wird. Und man kann beobachten, dass in den letzten Jahren schon gezielter, also in den antimilitaristischen Aktionen schon Rheinmetall immer wieder ein Ziel war. Auch in Kassel gab es letztes Jahr eine kurze Blockade von einer der Standorten von Rheinmetall in Kassel. Und es gab Proteste auf Sardinien, sogar in Zürich wurde demonstriert, das Earlycon, also da ist auch eine Zusammenarbeit mit Rheinmetall. Und in verschiedenen Städten war das Ziel, das liegt unter anderem daran, dass Rheinmetall mit die Leopard 2 Panzer produziert, die von der Türkei in Afrin eingesetzt wurden. Und andererseits wurde auch immer mit erwähnt die Involvierung von Rheinmetall in Jemen. Und ich denke, das ist ganz hoffnungsvoll, also dass man da sich jetzt auch auf einen Rüstungskonzern mit konzentriert, der eben da eine führende Funktion mit einnimmt. Und ich hoffe, dass die Proteste im September dann größer werden noch als letztes Jahr, weil ich denke, es ist wirklich an der Zeit, Sand im Getriebe zu sein und da nicht weiter zuzuschauen. Deine Empfehlung ist da, Anfang September auf jeden Fall hinzufahren oder sich Zeit zu nehmen. Ich fände das fantastisch. Ich denke, da bin ich auch nicht alleine mit. Ich denke, das ist schon eine spannende Entwicklung und auch eine erfolgsversprechende, dass man da weitermacht, weiter ansetzt und Druck ausübt gegen Rheinmetall und dieser verantwortungslosen Rolle, die sie da einnehmen, dieser katastrophalen Rolle. Das war Jackie, die im Interview mit Freddy über die Waffenlieferungen nach Saudi-Arabien und über die Rolle von Rheinmetall gesprochen hat. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Stunde Radio Antimilitarista auf der Wüstenwelle, eurem freien Radio für Tübingen, Reutlingen und der ganzen Umgebung. 96,6 MHz, 97,45 im Kabel und im Internet weltweit wüste-welle.de. Die Interviews waren alle ein klein wenig gekürzt. Die volle Version findet ihr auf der Webseite wüste-welle.de. Dort einfach auf Radio Antimilitarista klicken. Ich bin Miri Watson, ihr hört die Sendung live alle 4 Wochen am Mittwoch, am zweiten geraden Mittwoch im Monat und die Wiederholung am Sonntag von 17 bis 18 Uhr am ersten ungeraden Sonntag.